Man nennt mich Miss Vane, die berühmte, bekannte, yes sir. Yes sir! Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante, no sir. No sir! Man fürchtet, ich könnt die behüteten Neffen im Spielsalon oder im Himmel betreffen. Ich könnt sie verführen mit tausenden Listen zu etwas, was sie vielleicht doch noch nicht wüssten. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! So bin am ganzen Leib ich, so bin ich und so bleib ich. Yes, sir! Stehe, so bin ich nun eben, yes sir. Yes sir! Die Schönheit ist mir nicht umsonst gegeben, no sir. No sir! Die tausenden kleinen Pikanten, die Störchen, die leise geraunten Alkovenmärchen sind nicht umsonst mir angedichtet, denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet, yes sir! Yes sir! Yes, sir, la la la la la la. So bin am ganzen Leib ich, so bin ich und so bleib ich. Yes, sir. Und muss ich mein irdisches Gastspiel beenden? Yes, sir. Sollt ihr euch nicht gleichgültig von mir wenden, no sir. No sir. Ich habe geliebt und ich habe geküsst, weil die Liebe doch dazu erfunden ist, wie's alle auch hier tun seit tausenden Jahren. Nur darf man um Gottes Willen nicht erfahren, no sir. No, sir. Yes, sir.